Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still Grappi, 2 knots in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Ja, hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio in einer pickepackevollen Woche. Sieg in der Liga, Sieg im Pokal, wenn auch glücklich, werden wir natürlich hier auch drüber sprechen. Aber auch Ende der Transferperiode. Wie ist der VfL aufgestellt für den Rest der Saison? Das haben wir hier mal analysiert im Wölferadio. Und wir sprechen natürlich auch über das kommende Spiel beim FC Augsburg. Und da werden wir mal schauen, ob der VfL die schöne Serie fortsetzen kann. Das war wichtig. Ja, gestern Abend der Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04. Und ja, wie man so ist, wie es halt so ist, ne? Man hat sich dann wieder bestätigt gesehen. Das ist alles kein Selbstläufer, auch wenn die Schalker eine Grottensaison spielen und der VfL ja am Ende ja, mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Wahr und mit einer wieder mal eigentlich stabilen Leistung, mit dem Arbeitssieg dann weitergekommen ist im DFB-Pokal. Das sind alles Punkte, die man da berücksichtigen muss. Unterm Strich, wisst ihr, wie es ist, ne? Pokal, Hauptsache weiter, interessiert in einer Woche keinen mehr. Ich wollte jetzt gerade ein schlimmes Wort sagen, aber tatsächlich ist es so, dass uns das dann nicht tangiert, ob jetzt Schalke da gut performt hat oder gut gegengehalten hat. Überraschend natürlich auch. Aber wichtig ist, dass wir im Viertelfinale stehen und gute Chancen haben, da auch weiterzukommen. Und es ist ja auch unter der Woche so ein Stückchen weit als kleines Ziel ausgegeben worden im Sinne von ja, DFB-Pokal. Das wäre natürlich schon eine geile Sache. Und wenn wir schon mitspielen, dann wollen wir auch gewinnen. Ganz klare Kiste. Und ja, nachdem jetzt so Mannschaften raus sind wie Bayern und wie Leverkusen, da sind die Chancen von Wolfsburg nicht kleiner geworden. Also unser VfL durchaus mit der Möglichkeit, dann ja vielleicht sogar den großen Traum wieder wahrzumachen. Und ja, ich hoffe, bis dahin können dann tatsächlich vielleicht auch wieder Zuschauer im Stadion sein, weil was wäre ein Pokalsieg oder überhaupt sowas, so eine geile Saison, wie sie der VfL insgesamt bisher gespielt hat und ja, nicht nur umsonst da auch auf Platz 3 in der Liga steht. Was wäre das schade, wenn das ohne Zuschauer stattfinden würde. Aber gut, da stecken wir alle logischerweise nicht drin. Deswegen schauen wir nochmal auf das Spiel gegen Schalke. Ja, Spieler des Spiels, müssen wir glaube ich nicht lange drum rumreden. Kun Castells, der Junge ist Gold wert und er kommt mir in der Betrachtungsweise, insbesondere auch in der medialen Betrachtungsweise, häufig sehr, sehr kurz. Für mich spielt er seit 3 Jahren überragend, ist jede Saison ja, wahrscheinlich bester Mann im Schnitt in seiner Mannschaft und das wird wenig gewürdigt, finde ich. Also außerhalb von Wolfsburg. Ich glaube, wir wissen schon, was wir an Kuhn haben insgesamt. Aber normalerweise, ich sage es jetzt mal anders so, würde er bei einem anderen Verein spielen als im VfL Wolfsburg, der medial etwas mehr im Fokus stünde, dann würden wir hier jede Woche von, ja, Glanz und Gloria und ja, fantastische Leistungen und so weiter, dann sprechen Weltklasse etc. Also für mich spielt Kuhn in einer eigenen Liga zusammen mit Manuel Neuer vielleicht noch. Das ist sozusagen ja auch dann obligatorisch. Aber muss man auch dazu sagen, der Kollege Neuer hat ja auch noch, ich sag mal, eine ganz andere Truppe vor sich. Ja, also von den Bayern sind wir ja dann nicht nur punktetechnisch noch ein bisschen weiter weg. Da ist es natürlich dann auch Anführungsstrichen einfacher für einen Keeper da hinten seine Butze sauber zu halten. Aber jetzt das 4. Pflichtspiel, glaube ich, in Folge zu 0 und auch gegen Schalke mit einer Riesenleistung, da ich glaube 300-prozentige entschärft. Immer da, wenn man ihn braucht. Ähnliche Situation ja auch dann gegen Freiburg, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das, wie gesagt, auch ohne Elfmeterschießen, der Torhüter für mich Spieler des Spiels. Ja, weil wir dann halt auch vorne mit Wout Weghorst die Nerven behalten haben, beziehungsweise im zweiten Anlauf zumindest der Elfmeter. Ja, Wout, Mensch, also er war ja schwach geschossen. Ein bisschen besserer Torwart hätte den vielleicht festgehalten da. Insofern lässt den Fährmann dann nach vorne abprallen. Aber wie du dann nachsetzt, also wie Wout dann nachsetzt und das Ding rein zwingen will, das ist halt das, was wir hier sehen wollen beim VfL Wolfsburg, weil das ist wirklich Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Also da geht, also das ganze Spiel lief ja wieder mehr oder weniger an ihm vorbei, aber in dem Punkt, da ist er da und dann haut er sich rein und dann will er den Erfolg und dann will er es erzwingen und das ist unwahrscheinlich wertvoll, letztendlich glaube ich auch für den ganzen Verein. Ja, die Schalker haben sich teuer verkauft, sieht man auch allein schon an der Zweikampfquote, 54% hat man da an den Tag gelegt, aber der VfL Wolfsburg insgesamt in der reifen Spielanlage, finde ich, auch deutlich mehr Torschüsse, das hat man auch gesehen, ist jetzt also kein unverdienter Sieg gewesen in Summe, 17-6, da deutlich mehr getan, 80% ja, Passquote gehabt, was ja ich auch immer fordere, also die 8 muss stehen in Anführungsstrichen vor der 0 mindestens und da ja hat man so ein bisschen eine gewisse Passsicherheit dann auch gehabt, obwohl ich eben auch den Eindruck hatte so zwischendurch, oh, da geht es aber deutlich hin und her. Also man hätte sich's ein bisschen einfacher machen können von Seiten der Wolfsburger im Vergleich zu den Schalkern, aber wie gesagt, so ein Spiel musste auch erstmal dann angehen, musste auch erstmal annehmen, Gegner unangenehm, hat nichts zu verlieren, so sind sie auch aufgetreten, ja, und am Ende dann aber glaube ich trotzdem eine vernünftige Leistung, die dann halt auch den VfL weitergebracht hat in die nächste Runde, auch wenn natürlich, ich sag's ganz ehrlich, das Foul von Willi, ja, also, ja, im Mittelfeld wird sowas gepfiffen, für einen Elfmeter ist mir sowas auch immer ein Stückchen vielleicht zu wenig, also ich hätte mich andersrum sehr aufgeregt, glaube ich, auf der anderen Seite, ja, es ist ein Kontakt da, muss man vielleicht auch nicht so hingehen, ja, also ich verbuch's mal unter glückliche Entscheidung, VfL jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig vom VAR profitiert, in dem Sinne, dann nehmen wir das natürlich gerne an und mit und so weiter. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir dann hier irgendwie dann noch ein zweites oder drittes nachgelegt hätten. So haben wir denn die Schalker sehr, sehr lange bis zum Schluss im Spiel gehalten und die haben halt dann vorne nicht die Qualität, um dann tatsächlich auch die Tore zu machen, weil sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen bitterer kommen können. Aber wie gesagt, Strich drunter, Schiedi Groll, Runde weiter, Viertelfinale, wir kommen und damit ist dann auch mal gut. Auf dem Weg nach Europa. Gerhard, Zusammenspiel mit Baku. Jetzt kombinieren sich die Wölfe durch die Mitte. Da ist Renato Steffen. Schickt da Wout Weghorst, der schon im 16er. Geht durch. Ja, da ist er drin. 2-0. Was ist das stark gemacht von Wout Weghorst? 2-0 für den VfL Wolfsburg. Und hier dürfte gar nichts in Frage gestellt werden. Tolles Zuspiel da auf Wout Weghorst. Und mit was für einer Ruhe, mit was für einer Eleganz fasst er den Ball mit dem Außenriss, so hat es den Anschein gemacht, in die lange Ecke rechts unten reinschippt. Und dann erzielt hier das 2-0 für den VfL Wolfsburg. Ja, Roy, das ist doch eine geile Kiste. Also geil gespielt, kann man ja nicht anders sagen. Man sieht ja auch jetzt, wenn sich zwei gut verstehen, ja, der eine weiß den Lauf wie von anderen, dann spielt man den Ball in die Tiefe rein. Ja, große Freude bei Wölfe Radio Arena Live, wie ihr gehört habt. Roy Präger und ich durften ja kommentieren das Spiel gegen den SC Freiburg. Und ja, was war das für ein Spiel? Erschreckend souverän, möchte ich es mal sagen. Also, wie der VfL da aufgetreten ist, Anfangsphase noch so ein bisschen verhalten und ein bisschen ja neutral, oder man hat sich neutralisiert, so habe ich es jedenfalls gesehen, von Seiten beider Mannschaften. Also Freiburg natürlich dann auch ein unangenehmer Gegner, haben wir ja auch dann im Hinspiel leidlich erfahren müssen. Also das waren jetzt auch keine Top-Performances gegen Freiburg in den letzten Jahren, aber die Nummer hier, das war schon eine andere Hausnummer. Ja, ein bisschen glücklich, insbesondere nach der Wahr- und Nicht-Entscheidung, weil da hätte man durchaus vielleicht auch auf Foul erkennen können vor dem 0-1, hören wir uns gleich auch nochmal an. Aber am Ende trotzdem unwahrscheinlich stark, unwahrscheinlich stabil, das Ding nicht nach Hause verwaltet, sondern aufs zweite Tor gegangen, aufs, wie wir gehört haben, wunderschön, es war extra klasse von Wout. So, dann gehst du aufs dritte und dann bist du noch nicht satt und gehst auch aufs vierte und so weiter und so fort. Und das ist doch das, was wir beim VfL Wolfsburg ganz lange nicht gesehen haben, was wir jetzt endlich wieder sehen und wo wir da das auch das Gefühl haben, da ist eine Truppe und das ging mir ganz, ganz lange nicht so beim VfL, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du hast ja nicht das Gefühl gehabt, dass da was passieren könnte von Seiten der Freiburger. Also auch ein Top-Joker wie Petersen, als der reinkam, der war ja komplett abgemeldet in der Innenverteidigung bei uns. Der hat ja, weiß ich, hat überhaupt mal aufs Tor geschossen. Und wenn mal was kam, dann war Kuhn da, wie bei der einen Superparade da, ich glaube gegen Höhler war es, weil er so zum Seitfallzieher ansetzte. Klar, kannst ja auch nicht komplett 90 Minuten da ohne Gegnerchance oder eine Chance des Gegners zuzulassen performen, das ist ja eher selten. Insofern auch das ja funktioniert. Und ich habe das während des Spiels so ein bisschen beschrieben, wie so eine Kameralinse, wie der VfL Wolfsburg spielt. Und zwar ist die quasi geöffnet, wenn der Gegner den Ball hat. So, auf, muss man sich das so vorstellen, wie so eine Raute, oben, links, unten, rechts. So, und wenn dann, wie auf so ein unsichtbares Kommando, zieht sich diese Linse zu. muss man sich ja vorstellen. Und dann verschieben alle vier Spieler zur Mitte hin quasi und setzen den ballführenden Spieler komplett unter Druck, sodass dann meistens entweder der Fehler passiert oder der Befreiungsschlag und damit dann der Ballbesitz für den VfL. Ganz, ganz selten passiert das nicht. Dann wird die Presslinie überspielt und dann wird es mal so gefährlich wie gegen Leverkusen in der Anfangsphase. Aber grundsätzlich diese Ausrichtung des VfL, das gefällt mir sehr, sehr gut und diese Mechanismen, die greifen halt immer besser und ja, die Mannschaft bzw. die Stammelf hat sich da ja deutlich auch herauskristallisiert. Also wie gesagt, auch da deutliches Kompliment für die Weiterentwicklung, denn solche Spiele wie gegen Freiburg, ne, so souverän zu gestalten und so zu gewinnen, das musst du auch erstmal machen und deswegen hören wir uns jetzt die Tore zum 1:0 und dann auch zum 3:0, hat mich sehr gefreut, dass dann Yannick Gerhardt gemacht hat, das ja auch nochmal an und wie gesagt, Glückwunsch auch an Jay Brooks, 700. Heimtor, das 1:0 und ja, das hören wir uns jetzt mal an. Wollen wir natürlich hoffen, dass jetzt vielleicht durch eine Standardsituation was rauskommt. Maximilian Arnold hat sich den Ball zurechtgelegt, hebt jetzt einen Arm hier von der linken Seite. Ball kommt in die Mitte. Da wird er ein bisschen komisch verlängert. Ein Freiburger geht zu Boden. Tor! Tor von Jay Brooks. Oh, unübersichtliche Situation da. Da geht der Ball ein bisschen hin und her im Freiburger Strafraum. Ein Freiburger bleibt liegen und ich habe eigentlich nur auf den Pfiff des Schiedsrichters gewartet. Aber Brooks ist da und kriegt den Ball vor die Füße, fackelt nicht lang, haut drauf, flach, rechts ins untere Eck. Was ist das denn? Fehler von den Freiburgern und Riedle Barke holt sich die Kugel und in der Mitte ist Yannick Gerhardt. Da ist doch ein Tor von Yannick. Das gibt's ja gar nicht. Was war das denn für eine kuriose Entstehung? Auf einmal ist Riedle Barke völlig frei im Freiburger 16er. Wie kam denn die Kugel dahin, bitteschön? Und dann spielt er ihn überlegt quer am 5-Meter-Raum und da ist Yannick Gerhardt und belohnt sich das, was Roy gesagt hat und wird jetzt geherzt von allen Mitspielern und macht hier das 3:0. Ja, entscheidend natürlich vor dem Tor der Einsatz von Bartosz Biarek, der da dem Freiburger Befreiungsschlag blockt. Dann ein bisschen natürlich glücklich, dass der bei Riedl auf der ganz anderen Seite landet. Aber Bartosz geht hin beim Stand von 2:0. Also es wird nicht nach hinten verteidigt, sondern es wird nach vorne verteidigt. Und man geht nach wie vor drauf. Und das ist so in der DNA der Truppe, glaube ich, drin jetzt mittlerweile. Hat Oliver Glasner den gut eingeimpft, dass es eben nicht darum geht, hinten tief zu stehen, sondern quasi hochzuschieben. Und das macht die Mannschaft immer besser. Also auch tatsächlich bei so einem offensiven Spielstand oder so einem vorteilhaften Spielstand wie 2:0 verteidigst du da an der Mittellinie und nach ganz vorne bis hin sogar in den Strafraum beziehungsweise am Strafraum des Gegners. Also da lässt man sich nicht zurückfallen, wie man es gerne auch macht in der Vergangenheit oder gemacht hat in der Vergangenheit. Und deswegen, ja, à la Bonheur, da so ein Spiel dann auch zu gewinnen wie gegen den SC Freiburg. Die Statistiken gar nicht mal so gut in diesem Spiel. Das VfL Wolfsburg, nur 75% Passquote, auch deutlich weniger Zweikämpfe gewonnen als die Freiburger. Mehr Torschüsse haben abgegeben, also nach vorne, insbesondere dann auch sehr effektiv gewesen mit der ja, Chancenverwertung. Und das ist ja auch mal dann eine gute Nachricht. Deswegen wollen wir gar nicht mal so viel dann drauf rumreiten auf den Zahlen. Am Ende steht dann 3:0 gewonnen. Jetzt kann man natürlich hier das Haar in der Suppe suchen und sagen, ja, so geil war die Performance insgesamt nicht. Freiburger haben dann ja durchaus dann auch eine Druckphase gehabt, vor allen Dingen Anfang der zweiten Halbzeit. Da mussten wir uns dann schon wehren. Das haben wir aber gemacht. Insofern dann auch ja, ein Kompliment und Lob an die Truppe, dass man da, ich sag mal, den Ausgleich beziehungsweise den Anschlusstreffer, so war es ja dann erst, nicht zugelassen hat und dann ja rechtzeitig auch vor Schlusspfiff da den Deckel drauf gemacht hat. Ja, schauen wir mal auf die Leistung von Yannick Gerhardt, 81% Passquote, ja und dann, Wahnsinn, 9% Zweikampfquote. Also Yannick hat quasi gar keinen Zweikampf gewonnen auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob er keinen geführt hat oder immer so schnell unterwegs war, dass er gar nicht in die Zweikämpfe musste, aber 9% ist eigentlich nicht konkurrenzfähig. Trotzdem Tor gemacht und auch über 11 Kilometer da wieder abgerissen. Das ist ganz interessant, wie da mal solche Zahlen dann auch zustande kommen. Schauen wir aufs andere defensive oder aufs defensive Mittelfeld. Schlager mit einer guten Performance, 85% Passquote, da kommt auch immer mehr wieder ein Ball an. Das war, ich sag mal, zum Jahreswechsel auch noch anders. Und 40% Zweikampfquote für ihn. Ja, und Maximilian Arnold, der Quarterback, möchte ich mal sagen, dieser Mannschaft, 82% Passquote, 50% Zweikampfwerte, gewonnene Zweikämpfe, sagen wir es mal so, und eine 11 Kilometer Laufleistung. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Torgefahr könnte er noch entwickeln. Dafür müsste man ihn dann noch mal ein bisschen in die Offensive dann auch sich einschalten lassen. Aber wie gesagt, die beiden performen da im Mittelfeld sehr, sehr stark. Und das ja, klar, sollten wir dann auch jetzt erstmal so als gegeben hinnehmen. Aber auch nach wie vor eine sehr, sehr gute Geschichte. Ne? Bartosz Bielek kommt rein, hatte ich eben schon mal gesagt, und ist sofort dann auch drin im Spiel, versucht nochmal einen Akzent zu setzen. Einer ja, der Neuverpflichtungen, die wir gehabt haben beim VfL Wolfsburg. Und da sind wir dann schon beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Kaderplanung. Wie ist der VfL Wolfsburg aufgestellt? 1. Februar ist das Transferfenster zugegangen und wir haben nichts gemacht. Wir haben höchstens nur abgegeben mit Yunus Malli, alles Gute, und auch Felix Klaus mit einer kuriosen Klausel, hätte ich jetzt fast gesagt, nach 3 Kadernominierungen für Düsseldorf auch dahin gewechselt. Dann haben wir sozusagen den Kader ein Stückchen weit ausgedünnt. Ja, aber sind wir gut aufgestellt? Und das habe ich mal mit einem sehr, sehr interessanten, spannenden Gesprächsgast mal versucht zu analysieren. Königstransfer. Ja, englische Woche, nicht nur was das Thema Bundesliga angeht mit einem Sieg, sondern auch den Pokal erfolgreich abgeschlossen, wenn auch schwierig, wie wir eben gerade schon gehört haben in der Sendung. Aber es gab ja noch ein Ereignis, was ja relativ ereignislos beim VfL Wolfsburg stattgefunden hat, aber trotzdem wichtig ist, nämlich das Ende der Transferperiode. Wir haben keinen mehr verpflichtet. Die Frage ist also, ist der Kader gut genug aufgestellt für den weiteren Saisonverlauf oder auch sogar für die Zukunft? Und das ist immer ein interessantes Thema, insbesondere auch für die VfL-Fans, und deswegen habe ich mir heute mal einen kompetenten Gast reingeladen in diese Sendung. Und zwar geht es genau darum, wie denn, ich sag mal, Scouting und Kaderplanung ja aussehen müsste eigentlich im modernen Fußball. Denn das Münchner Startup Create Football ist da der Meinung, das sieht gar nicht so gut aus insgesamt, gerade besonders bei den Vereinen auch in der Bundesliga. Da sind viele Strukturen, man höre und staune, im modernen Fußball doch eher veraltet. Und man geht einen neuen Weg, insbesondere was die Berechenbarkeit von Fußball angeht. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt ein bisschen vertiefen, und da begrüße ich von Create Football den Quirin Sterr. Schönen guten Tag. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Freut mich, dass du dir nach dem spannenden Pokalspiel von euch gegen Schalke dir die Zeit nimmst, mit mir mal ein bisschen über Daten zu philosophieren. Ich hoffe, ich kann deinen Hörern, hier ein paar neue Insights liefern, was so möglich ist mit Daten im Fußball, und denke, da ist für jeden ein bisschen was dabei. Genau, und erstmal danke natürlich für die Glückwünsche. Wenn du in München sitzt, bist du Bayern-Fan und rausgeflogen schon? Oder? Nee, ich bin tatsächlich kein Bayern-Fan, ich bin Haching-Fan. Ach du meine Güte, ja. Ja, das sieht auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber ja, sprechen wir besser nicht drüber. Okay, alles klar. Aber es ist ja schön, dass man mal einen Hachinger dann auch mal kennenlernt sozusagen. Ja, also im Wesentlichen geht es darum, und das ist ja das Interessante, und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, um das vielleicht auch den Wölfe-Radio-Zuhörern mal so ein bisschen darzulegen, weil das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt, weil normalerweise Scouting, das finden ganz viele mit, ich sag mal, Videostudium, dann wird der Spieler beobachtet und am Ende gibt es dann eine Verpflichtung, weil einer ein gutes Bauchgefühl hat. Jetzt gibt es Beispiele in anderen Sportarten, wo das schon längst nicht mehr so gemacht wird, sondern wo das Ganze etwas wissenschaftlicher, möchte ich mal sagen, abläuft. Ein bisschen auch mathematischer, dass man das berechnen kann. Ich erinnere da an den Film Moneyball, wer ihn gesehen hat, zum Thema Baseball, wo es dann darum ging, tatsächlich Spieler anhand ihrer Leistungen so einzuschätzen und dann auch am Ende natürlich zu verpflichten, die dann einen Mehrwert für das Team und den Verein bieten. Quirin, ist das so ein Ansatz, wo man sich das ungefähr vorstellen kann, wie ihr auch agiert? Genau, ist einer der vielen Ansätze, den es eben gibt, was Daten angeht. Du schaust eben ein bisschen über den Tellerrand hinaus, schaust zum einen mal in Ligen, in denen vielleicht nicht alle Vereine scouten. Das ist mal Punkt 1. Hier kannst du mit Daten ganz eine schöne Abdeckung erreichen, indem du eben nicht nur irgendwie auf Videos zurückgreifen musst aus Ligen, ja, die du vielleicht eh nicht auf dem Schirm hast, dann schaust du da natürlich auch kein Video. Aber dir mal einen Datensatz zu ziehen von einer Liga, wie beispielsweise der polnischen, in der ihr ja auch immer mal wieder aktiv seid, oder auch der kroatischen, was auch immer, du kannst ja alle Ligen mit Daten abdecken. Und dann bist du natürlich viel schneller mal dabei, dir auch mit ein paar Parametern, die du dir zurechtlegst, ein paar KPIs, da sind wir schon beim ersten spannenden Begriff, bei diesen sogenannten Key Performance Indicators, also diese Begriffe oder diese Stats, die wirklich aussagen, okay, wie gut ist der Spieler auf dieser Position. Damit kannst du natürlich recht schnell und recht einfach auch, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, in den Tools, die du zur Verfügung hast, Spieler in unbekannten Märkten auch entdecken. Und das ist ein Punkt, den viele Vereine heutzutage noch vernachlässigen. Das werden wir natürlich auch anhand des VfL Wolfsburg dann mal durchexerzieren, also insbesondere am aktuellen Kader, und dann auch mal einen gleichen Blick drauf werfen, aber natürlich auch so ein bisschen allgemein darüber sprechen. Wenn du sagst, in, ich sag mal, nicht so bekannten Ligen oder in Ligen, wo vielleicht nicht so intensiv gescoutet wird oder schon gar nicht anhand von Daten setzen, ist es aber nicht so, dass sowas gar nicht aussagekräftig ist im Sinne von, was die Qualität der Liga angeht, also dass zum Beispiel die Bundesliga oder nehme ich jetzt mal Premier League oder Serie A oder so da mal mit dazu, dass ein Spieler, der, ich sag mal, performt in Aserbaidschan oder in Polen, dass der dann ja gar nicht die Qualität haben kann, weil das Niveau in der jeweiligen anderen Liga, ich sag mal, vor allem in den Top-Ligen in Europa ein anderes ist. Da hast du natürlich recht damit. Also du hast hier eine Vergleichbarkeit in den Top-5-Ligen. Natürlich schon hast du es ein bisschen einfacher. Ein Spieler, der jetzt in Deutschland gut performt, der wird vermutlich auch in einer anderen Liga gut performen. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo das natürlich auch nicht so ist. Dass ein Spieler beispielsweise aus Aserbaidschan natürlich die Daten, die er in Aserbaidschan aufruft, seien es jetzt kreierte Torchancen, Schlüsselpässe, Zweikämpfe, was auch immer, die wird er vermutlich in Deutschland natürlich nicht aufrufen können. Deshalb muss man da natürlich ein bisschen spielen mit den Daten. Da gibt es auch wenige Ansatzpunkte bisher, wie man sowas wirklich klar darstellen kann. Es gibt Ansätze, die wir auch immer wieder verfolgen, dass du viele Transfers eben so ein bisschen berechnest, schaust, okay, aus der Liga, aus Polen beispielsweise, sind in den letzten 3 Jahren die und die Spieler nach Deutschland gewechselt. Wie haben sich die Daten verändert? Und daraus kannst du wieder einen Durchschnitt ziehen und in etwa berechnen, okay, die Daten werden in Deutschland vermutlich so und so aussehen. Weil es geht ja auch nicht nur darum, ich sag mal jetzt nur neue Talente zu entdecken, also sprich aus einer unbekannten in eine bekannte Liga zu holen, für deinen Verein dann zu rekrutieren, sondern auch, ich sag mal, bekannte Spieler zu schauen, ob die zu deinem Verein und auch zu deinem Spielstil dann letztendlich passen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, du kannst es im Prinzip vom Topstar bis zum jungen Talent, es gibt ja sogar Daten für die U17-Bundesliga beispielsweise und natürlich auch in anderen Ländern, die unterklassigen Ligen und auch die Juniorenligen, die man da abdecken kann, und da einfach zu schauen, okay, der Topspieler, auch bei ihm kann ich natürlich schauen, passen die Daten in mein Team? Und da geht es nicht nur darum, kann er auch bei mir gute Daten abrufen, sondern auch darum, brauche ich diese Daten überhaupt bei mir? Mal angenommen, du hast einen Kader, in dem 5 bis 10 Spieler schon wirklich viele Chancen kreieren, brauche ich dann noch einen 6., 7. Spieler, der viele Chancen kreiert, oder brauche ich vielleicht lieber jemanden, der auch viele Zweikämpfe gewinnt? Und das sind Punkte, die du ganz klar im Kopf haben musst, eben bei deiner Kaderanalyse. Wenn Kader nicht nur mit Top-Werten aus einer Kategorie oder aus einem Spielstil zusammenzustellen, sondern eben eine gesunde Mischung zu finden. Du bist selber ehemaliger Juniorentrainer. Dein Kompagnon im Startup bei Create Football ist zertifizierter Spielanalyst. Also da sollte man schon meinen, da sind auch Leute mit Ahnung am Werk, sagen wir es mal so. Wie kamt ihr denn aber da drauf? Also wie war dann letztendlich die Initiative zu sagen, da läuft, ich will nicht sagen, was falsch, aber das Potenzial, was möglich ist im Fußball, wird nicht ausgeschöpft. Und wir haben da eigentlich eine viel bessere Idee, wie man es machen könnte. Wie ist das zustande gekommen? Hat eigentlich ganz einfach begonnen. Vor einem Jahr in etwa, wir hatten vor kurzem unser Jubiläum, haben wir die erste Podcast-Folge über den internationalen Fußball bei uns bei Create Football aufgenommen. Wir haben auch einen Podcast, wenn ich hier mal kurz Werbung einstelle. Aber selbstverständlich. Create Football, der internationale Fußball-Podcast. Da haben wir jetzt auch heute eine Podcast-Folge hochgeladen, wo wir alle 18 Bundesligisten ganz kurz und knackig mal durchgesprochen haben, wo liegen Stärken, Schwächen. Hat man sich gut verstärkt auf dem Transfermarkt, da gerne auch mal reinhören. Und da ging es eigentlich am Anfang nicht darum, dass wir jetzt hier eine neue Geschäftsidee schaffen wollen, sondern wir waren einfach nicht zufrieden, gerade mit der internationalen Abdeckung oder mit der Abdeckung des internationalen Fußballs in Deutschland, und haben uns gedacht, okay, wir müssen hier was Eigenes schaffen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was auf dem Markt ist, haben Instagram, Website, Podcast etc. alles gegründet und sind dann irgendwann an dem Punkt gestanden, okay, wie können wir jetzt beispielsweise von irgendeinem Spiel aus der Serie A beispielsweise Daten oder beziehungsweise das Spiel so analysieren, dass wir wissen, okay, der Spieler hat wirklich gut performt und auch vielleicht Woche für Woche gut performt. Und dann sind wir auf den Trichter Daten gekommen. Da kann ich auch gleich mal Werbung für ein kostenloses Tool machen. Wer sich da noch ein bisschen mehr auch reinarbeiten will, wer das jetzt heute super interessant findet, kann gerne mal bei whoscored.com vorbeischauen. Da gibt es viele Daten kostenfrei zugänglich für wirklich ich glaube, die Top 10 Ligen und noch ein paar weitere, mit denen man auch mal ein bisschen rumspielen kann. Und so hat es bei uns angefangen, diese Begeisterung für Daten und eben die Schaffung von Objektivität, einfach die Objektivität über die Subjektivität im Fußball zu stellen. Und jetzt vor wenigen Monaten erst haben wir eine Geschäftsidee entwickelt, okay, wie können wir dieses Datenscouting, diese Daten im Scouting, in der Kaderanalyse, was auch immer, in Fußballvereine und auch in Medienanstalten, bei Berateragenturen quasi implementieren, unser Know-how, was die Daten und auch den generellen Fußball angeht, diesen Organisationen zunutze machen, indem man dort einfach den ganzen Workflow effektiver gestaltet, weil man eben nicht mehr zum Beispiel jedes Fußballspiel anschauen muss, um zu wissen, hat der Spieler gut performt, sondern ein Blick in die Daten reicht. Und da noch ein kurzer Exkurs zu vielen Fußballvereinen. Wir haben da viele Gespräche geführt und da kam immer wieder Netzwerk-Scouting, also Berater anrufen, hast du einen Spieler für mich? Da kam viel, ja, wir schauen hier Videos, wir gehen hier live ins Stadion. Und das ist eigentlich ein bisschen der falsche Weg, weil du Spieler anschaust, bei denen du gar nicht weißt, passen sie überhaupt in mein Team. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eingangs sagte, Stichwort Moneyball, wo dann Spieler da bewertet worden im Baseball oder verpflichtet worden, weil sie ja eine gut aussehende Freundin hatten. Ja, sowas zum Beispiel. Genau. Warum, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe immer gedacht, der Fußball, insbesondere die Bundesligisten, sind da ein Stückchen weiter und nutzen vor allen Dingen auch diese Daten, um, ja, ich sag mal, eine Spieltransfer- oder eine Spielertransferentscheidung zu treffen. Ich nehme jetzt deinen Worten, dass das A nicht passiert und B die Frage, warum tut man sich da offensichtlich so schwer mit? Ja, gibt es mehrere Gründe. Einen hat man auch im Film Moneyball ganz schön gesehen, dass eben viele Scouts in diesem Film und auch im Real Life schon ein bisschen ältere Semester sind, für die dieses Thema Daten quasi wie so eine Teufelsgeschichte ist. Man weiß nicht so recht, okay, was ist das überhaupt? Klauen mir diese Daten vielleicht am Ende sogar meinen Job? Weil wenn da jemand kommt wie ich oder wie dieser Typ bei Moneyball, der auf einmal mit Daten Spieler holen kann, die vielleicht günstiger sind, aber trotzdem das Gleiche leisten oder sogar noch besser sind wie die Spieler, die ein Scout mit seiner subjektiven Meinung vorschlägt, herrscht natürlich bei diesen Scouts im Kopf direkt mal Kino, okay, ich bin nächste Woche arbeiten. Und das ist einer der Hauptgründe, warum viele Leute, auch in Deutschland, ich will da keinem auf den Schlips treten, aber es ist leider so, in nur ganz wenigen Vereinen wird wirklich mit Daten auch experimentiert, auch mit Daten gearbeitet, aber viele Vereine und gerade Traditionsvereine haben da extreme Blockaden, weil zum einen eben viele alte Strukturen vorherrschen und man zum anderen eben auch viel zu viel Personal hat, was dementsprechend den ganzen Workflow auch ziemlich ineffektiv macht. Ist Fußball, und da zitiere ich mal Karl Rummenigge, der damals gesagt hat, Fußball ist keine Mathematik. Ist Fußball aus deiner Sicht dann doch Mathematik? Also kann man das berechnen? Oder ist der Faktor, ich sag mal jetzt Zufall oder ich sag mal psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob ein Spieler gut drauf ist, es gibt ja auch mal dann so Sachen, Fußball ist Kopfsache, ja, so ungefähr, dass das im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo es zum Beispiel auch, sag mal, viel höhere Punktestände gibt. Also beim Fußball entscheidet ja manchmal, oder Lukas Podolski hat gesagt, so ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere. Ja, also das sind alles so Sachen, die da immer eine Rolle spielen, weil halt beim Fußball so wenig Tore oder Punkte fallen während eines Spiels, während in anderen Sportarten man sich da leichter tut, weil es da halt ein größeres Scoring letztendlich auch gibt und man da selten einen Außenseitersieg verbuchen kann, sagen wir es mal so. Im Fußball ist das aber anders. Stichwort DFB-Pokal wieder. Genau, da hast du natürlich recht damit. Generell hat man da schon Probleme, nachdem im Fußball, wie du schon gesagt hast, ganz richtig, wie wir auch im Vorgespräch schon mal gut zusammengefasst haben, dass du in High-Scoring-Games natürlich eine leichtere Berechnung führen kannst, weil vermutlich der Favorit sich eher durchsetzen wird. Im Fußball ist das nicht ganz so gegeben, gerade wenn Teams ungefähr auf Augenhöhe sind. Dann kannst du ganz schwer sagen, wer am Ende den Sieg auch wirklich holt. Aber im Prinzip ist alles, jede Sportart, alles ist bis zu einem gewissen Punkt berechenbar. Natürlich sind auch Daten nicht fehlerfrei, behauptet auch niemand. Alle Leute, die in der Datenbranche tätig sind, die wissen, dass auch Daten Fehler beinhalten. Weil da sitzt am Ende des Tages auch nur jemand, der sich die Spiele anschaut und diese Spiele sozusagen taggt. Also sagt, okay, das war ein Dribbling. Und auch hier sieht man, wenn man sich dann die Videos zu den Datenpunkten ansieht, ist es auch nicht immer richtig. Also es ist eine Ergänzung zu dem, ist, was das angeht. Genau. Oder ist, aber es ist nicht der Hauptpunkt, wo man sagt, also jetzt, also man den kompletten Umschwenk macht, ich entlasse alle Scouts und mache nur jetzt quasi eine Datenanalyse und dann weiß ich, wen ich kaufen muss. So wie euer Nachbarverein Braunschweig, die alle Scouts rausgeworfen haben und trotzdem nicht auf Daten setzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja gut, Braunschweig ist man ja sowieso, aber da sage ich jetzt nichts zu. Ich sage mal so, du musst die Daten als Ergänzung sehen. Ich würde keinen Spieler verpflichten, nur weil er gute Daten hat. Auch wenn ich mit Daten viel arbeite, jeden Tag mit Daten arbeite. Mit Daten kannst du aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine richtige Handlung vollführst, deutlich erhöhen. Mal angenommen, du holst im Sommer 5 Spieler, nur auf Basis der Erzählungen deiner Scouts, die von den Spielern 2 bis 3 Spiele live gesehen haben und vielleicht noch 5 Videos. Von den Spielern werden nie 5 einschlagen, vielleicht einer oder 2 wird wirklich so performen, wie man sich das wünscht. Wenn du jetzt aber mit Daten arbeitest, dann schlagen auch nicht 5 ein, aber vielleicht 3 oder 4. Also das heißt, du erhöhst quasi die Wahrscheinlichkeit. Output. Und das heißt, wenn du die Wahrscheinlichkeit eines Transfers, dass er funktioniert, von 30-40% auf 50-60-70% erhöhen kannst, dann kannst du dir damit schon wieder ordentlich Geld sparen, indem du dann einfach in deinem Kader nicht 28-29 Spieler hast, sondern 25-26 beispielsweise, die wirklich in dein Team passen, dein Team wirklich verstärken und nicht am Ende als Kaderleichen rumliegen. Letztendlich ist es so, gibt es ja auch so einen schönen Spruch, die Idee zieht das Geld, ja, und ich erinnere daran, so zur WM 2014 war hier Packing, ja, das der heiße Scheiß, nach dem Motto, wie viele Spieler überspiele ich und bringe dann meine Gegner oder sagen wir mal so, dann meine eigenen Spieler in Tornähe und kann dann auch entsprechend torgefährlich werden und überspiele die Gegner. Du wirst natürlich jetzt nicht eure Geschäftsidee und eure Methode da verraten hier im Podcast, gehe ich mal nicht stark von aus, aber wie zuverlässig ist das denn und warum sollten die Clubs dann auch auf euch zurückgreifen? Was uns von vielen anderen Anbietern unterscheidet, ist, dass wir zum einen erstmal kein Datendienstleister sind, sondern wir sind eine Consulting Agency, wenn ich es mal so nennen darf. Das heißt, wir beraten Vereine, aber wir erheben die Daten nicht selbst. Dazu kommt, dass viele Anbieter, viele Konkurrenten, die wir haben, auch wenn es da wirklich wenige gibt, weil der Markt eben noch überhaupt nicht übersättigt ist, mit sogenannten, ja, wie sagt man, Indizes arbeiten. Das heißt, es wird aus verschiedenen Aspekten, werden Punkte zusammengeworfen, die werden dann verschieden gewichtet und daraus wird dann sozusagen ein Performance Score entwickelt, der sagt dann, Spieler A ist besser als Spieler B. Wir arbeiten anders, wir arbeiten mit Rohdaten, das heißt, es gibt bei uns zum Beispiel eine Kaderanalyse, es gibt bei uns eine Spielersuche, die Vereine bei uns durchführen lassen können. Und hier gehen wir ganz klar nach Rohdaten. Das heißt, wir suchen uns wirklich die Daten zusammen, die wir brauchen, um zum Beispiel den Spielertyp des Targetmans finden. Targetman, Typ Wout Weghorst, definiert sich zum Beispiel vor allem über Offensiv-Zweikämpfe, über Kopfballduelle. Das sind so die 2 wichtigsten Key Performance Indicators, also die Schlüsselfaktoren, warum dieser Spielertyp ein Targetman ist. Und dann geht es darum, okay, was ist wirklich ein guter Wert bei gewonnenen Kopfballduellen für einen Stürmer? Dann hast du beispielsweise 4 gewonnene Kopfballduelle für einen Stürmer pro 90 Minuten sind wirklich ein guter Wert. Und dann gehst du eben weiter, okay, er hat noch die und die weiteren Faktoren. Er ist ein guter Spieler, er passt ins Team. Wout Weghorst zum Beispiel, Spiel ist auf ihn zugeschnitten. Seine Stärken werden genauso genutzt, wie man sie nutzen müsste, um ihn sich wirklich so zurechtzulegen und damit er die Tore macht, die er auch machen soll. Das heißt, hier müsstest du eigentlich nicht nachbessern. Anders ist es beispielsweise bei offensiven Mittelfeldspielern, wo wir später auch noch dazu kommen beim VfL. Da sieht man zum Beispiel, okay, da werden wenige Torchancen kreiert. Was kann man hier vielleicht tun? Man braucht vielleicht einen weiteren Flügelspieler, man braucht vielleicht einen offensiven Mittelfeldspieler, einen Advanced Playmaker, der mehr Torchancen generiert, weil man hier Probleme im Team hat. Und auch hier geht man dann wieder danach, Advanced Playmaker, also Spielgestalter. Hier sind, wie gesagt, so die kreierten Chancen beispielsweise extrem wichtig. Und wie zuverlässig ist das? Ich frage das nochmal deswegen, weil ja, darum geht es ja. Also wo sag mir mal ein Beispiel, wo ihr ich sag mal, so richtig gelegen habt, dass es einem Verein weitergeholfen hat. Also ich glaube dir jetzt mal einfach auch in die Richtung, dass ihr das auch so genauso analysiert habt. Also wenn du mal sagst, bei der Nummer, das hatte man so vielleicht gar nicht auf dem Zettel, aber wir haben das so analysiert und wussten, dass der Spieler entsprechend performt. Also da kann ich jetzt natürlich kein Beispiel einer unserer Kunden nennen, weil da... Okay, auch das verstehe ich. Kannst ja mal versuchen. Dafür. Aber was natürlich ganz interessant ist, bei uns auf Instagram unter createfootball_com, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt, haben wir zum Beispiel zu Saisonbeginn die Ones to Watch aus der Ligue 1 betrachtet. Also die 10 Spieler, die nach den ersten Spieltagen wirklich schon Top-Performances hatten, und die man aber überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Spieler, die auch bei kleineren Vereinen oft gespielt haben und die man sich wirklich genauer mal zu Gemüte führen sollte, weil sie wirklich starke Leistungen zeigen, Woche für Woche, und bei denen man sicher sein kann, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren wirkliche, vielleicht sogar Weltklasse-Spieler sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist Ben Botman, vor der Saison von Ajax Amsterdam gekommen, hat da überhaupt keine Rolle gespielt, war zuvor nach Heerenveen verliehen. Wir haben gesagt, okay, Sven Botman ist für uns einer der 10 Ones to Watch. Die ersten paar Spieltage direkt wahnsinnig gute Werte im Kopfballduell, wahnsinnig gute Defensiv-Zweikämpfe. Im Winter wäre fast nach Liverpool gewechselt. Anderes Beispiel, den ich auch später noch hier rausgesucht habe als mögliche Verstärkung für den VfL, Romain Favre von Stade Brest, Mittelfeldteam in der Ligue 1, hat niemand wirklich auf dem Schirm, kam vor der Saison von der zweiten Mannschaft von AS Monaco, Viertligist, hat da ganz gut performt, aber hatte auch keiner wirklich auf dem Schirm. Nach 2-3 Spieltagen haben wir festgestellt, okay, Favre, wahnsinnig guter Spieler, kommt jetzt mittlerweile auf 12 Expected Assists, das heißt, er müsste eigentlich 12 Vorlagen haben, wenn die Chancenverwertung seiner Mitspieler besser wäre, kommt aber nur auf 4. Und das sind 2 Beispiele, da gibt es noch wahnsinnig viele mehr, die ich jetzt noch nennen könnte, bei denen man jetzt schon sieht, okay, wir liegen wirklich richtig mit den Analysen, die wir machen. Aber natürlich auch hier wieder, auch wir sind nicht fehlerfrei. Es gibt auch Spieler, bei denen wir gesagt haben, okay, die sollten besser performen, tun es aber immer noch. Auch hier wieder, die Wahrscheinlichkeit ist halt immer der Faktor, den man in Betracht ziehen muss. Dann machen wir uns doch mal, Anführungsstrichen, den Spaß und gehen mal den VfL Wolfsburg-Kader durch, der momentan zur Verfügung steht. Vom Tor über Abwehr, Mittelfeld und Sturm, und schauen, wie der VfL ausgerichtet ist, beziehungsweise letztendlich aufgestellt ist, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal kurz zur Rahmenbedingung. Sagen wir mal so, der VfL Wolfsburg möchte ins internationale Geschäft, also quasi Top 6 der Liga, und möchte sozusagen jetzt im DFB-Pokal möglichst weit kommen. Viertelfinale ist jetzt erreicht, aber man hat ja auch den Sieg im DFB-Pokal so als kleines Ziel mit ausgegeben. Hinzu kommt die Spielweise, die Oliver Glasner ja fordert von seiner Mannschaft, eine stabile Defensive und dafür, ja, ich sag mal, mit einem starken Pressing vorne relativ früh den Ball gewinnen, den vertikalen Pass, um dann die entsprechende Torgefahr dann zu erzielen und im besten Fall im letzten Drittel schon dann den Gegner so zu attackieren, dass er den Fehler macht und dann man zum Torerfolg kommt. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal an hinten. Der VfL Wolfsburg im Kader, hinten im Tor, Kuhn Castells, Lino Kasten und Pavao Pervan. Auch Niklas Klinger ist, also wir haben ja 4 Torhüter gelistet in dem Sinne. Aber normalerweise Castells, Kasten und Pervan ist die Torhüterposition beim VfL Wolfsburg. Wie beurteilst du das? Genau, also ich habe mich vor allem jetzt natürlich auf die Spieler bezogen, die in der Saison auch schon ordentlich gespielt haben. Ist immer schwierig, gerade bei Spielern, die jetzt eine Weile auch nicht gespielt haben, da zu sagen, okay, der ist gut, weil es schon mindestens auch mal 10 Spiele braucht, um da wirklich auch eine gute Tendenz zu sagen, okay, wie sind die Werte wirklich? Deshalb habe ich mich jetzt hier vor allem mal auf die Stärken und Schwächen an sich, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen, des VfL, und sagen wir mal die 15 oder 15, 16, 17 Stammspieler sozusagen, also die Spieler, die oft zum Einsatz kommen, konzentriert. Ja. Im Tor, da kommt direkt mal der erste sehr interessante Aspekt, und zwar habe ich mir natürlich auch die Expected Goals angeschaut und auch die Expected Goals Against. Hier bei den Expected Goals ist eigentlich keine Auffälligkeit, hier hat man im Prinzip gleich viele Expected Goals, also erwartete Tore. Wie sind die Tore oder wie viele Tore hat man, wenn die Chancenbewertung gut ist oder durchschnittlich ist? Also hier sind keine Unterschiede. Auffällig dafür aber, dass man 19 Tore kassiert hat, aber eigentlich schon 24 hätte kassieren müssen. Und das hängt zum einen mit der Defensive um John Anthony Brooks zusammen, auf den wir gleich zu sprechen kommen, aber auch mit Kun Castells, mit 78% gehaltenen Torschüssen, einer der stärksten Keeper der Liga, auch fast eine Glanzparade pro Spiel, sind zwei wirklich gute Werte. Wer uns auf Instagram folgt, hat mit Sicherheit den Post zu Alexander Schwolo gesehen, bei Hertha, bei dem die Werte ganz anders aussehen, also deutlich schwächere gehaltene Torschüsse etc. Und auch hier konnte man sehen, bei der Hertha der Torwechsel wichtig gewesen. Beim VfL dagegen mit Kun Castells macht man nichts falsch. Wahnsinnig guter Wahrscheinlich Fall. Im Gegenteil. Also wie gesagt, genau. Kun seit Jahren ja auch letztendlich eine Bank. Das ist ja auch, ich sag mal, unumstritten, wen wir da haben auf der Torhüter-Position. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, auch im Vergleich in der Liga. Dann kommen wir mal zur Abwehr. Hast ja Jay Brooks schon ein bisschen angesprochen gerade. Da muss man dazu sagen, dass er sehr, sehr häufig, insbesondere auch bei den VfL-Fans, in der Kritik spielt, weil er dann doch den ein oder anderen Bock drin hat, immer mal wieder. So dann auch der Vorwurf. Jetzt gehen wir einmal durch mit Jay Brooks natürlich in der Abwehr, Riedle Baku, Jeffrey Boomer, der fast keine Rolle mehr spielt in den Planungen von Oliver Glasner, Maxence Lacroix, ein Nachwuchstalent mit Yannis Lang, Kevin Babu, Paulo Ottavio, Marin Pongracic, Jérôme Roussillon und Tim Siersleben. Das ist der Kader in Sachen Abwehr. Genau, also die Innenverteidigung ist gesetzt bei euch, was man jetzt auch in der letzten Zeit gesehen hat. Pongracic war natürlich jetzt auch lange raus, Corona davor, pfeifmarsches Drüsenfieber, ist ihm jetzt da zum Verhängnis geworden und ich vermute auch, dass sich da bis Saisonende erstmal auch nichts mehr ändern wird. Hintergrund John Anthony Brooks. Natürlich, verschuldete Gegentreffer sind nie schön bei ihm, aber auch wichtig zu sagen, wir betrachten jetzt auch nicht hier den einen Bock, den er geschossen hat, sondern wir betrachten immer die Gesamtperformance. Das heißt, wie gut performt er, dass mal so ein Fehler passieren kann vor einem Gegentor, klar. Aber wenn dafür der Rest wirklich ordentlich ist, dann kann man da auch nichts dagegen sagen. Und das ist bei ihm absolut der Fall. Mit fast 70% gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen, über 73% gewonnene Luftduelle, mit Abstand der kopfballstärkste Verteidiger in eurem Kader und auch absolut in der Ligaspitze dabei, was die Punkte angeht. Das heißt, bei dir würde er immer spielen? Bei mir würde er immer spielen, auf jeden Fall. Wie sieht es mit dem Rest aus? Genau, Maxence Lacroix. Da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir falsch gelegen vor der Saison. Wir haben den Transfer tatsächlich ein bisschen kritisiert, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass er die Werte, die er in der zweiten französischen Liga hatte, in die Bundesliga transportieren kann. Zudem waren seine Werte auch in der zweiten französischen Liga nicht wirklich berauschend. Also da gab es andere Talente in der Liga, auch in der Innenverteidigung, die wir da als deutlich besser angesehen hätten für so einen großen Schritt, sage ich mal, und haben dementsprechend auch, bevor natürlich Pongracic lange verletzt war, bevor es auch noch ein paar Abgänge gab, nicht damit gerechnet, dass er in der Saison besonders viel spielen wird. Auch hier die Daten ganz interessant, bei den Kopfballduellen fast 15% schwächer als Brooks, also liegt bei ungefähr 60%, auch in den Defensiv-Zweikämpfen schwächer. Aber was man sagen muss, was beide Innenverteidiger, also sowohl Brooks als auch Lacroix, ja, vereint sozusagen, sind extrem viele Balleroberungen und vor allem extrem viele Interceptions, also abgefangene Bälle, das viel eben auch mit einem guten Stellungsspiel geregelt wird. Und nicht umsonst ist der VfL auch in der Statistik, also bei abgefangenen Bällen, das beste Team der Liga. Gut, Innenverteidigung sozusagen gesetzt. Was fehlt denn Marin Pongracic noch? Also jetzt mal die Verletzungen und Krankheiten letztendlich mal ausgenommen. Oder ist er eigentlich, wenn man das jetzt mal weglässt, ist er eigentlich oder wäre er der gesetzte Innenverteidiger, wenn man das so möchte? Ist bei ihm natürlich jetzt auch wieder schwer zu sagen, hat er erst 5-mal gespielt in der Bundesliga in der Saison. Aber hier ist schon auffällig, dass er deutlich zweikampfstärker ist als Lacroix. Und auch in der Luft nochmal eine ganze Ecke besser. Aber auch hier, Daten sind wichtig, aber auch hier muss man sagen, okay, Lacroix und Brooks scheinen wirklich eingespielt zu sein. Deshalb die Frage, okay, bloß weil Pongracic in bestimmten Statistiken die Brooks Lacroix auch quasi mit abdeckt, ist es da wichtig oder richtig, dieses Duett, was da in der Innenverteidigung gut funktioniert, auseinanderzureißen. Kommen wir auf die Außenpositionen mit ja, Riedle Baku, Kevin Mbabu eigentlich für rechts, Paulo Otavio, Jérôme Roussillon für links. Genau, fangen wir mal mit links an. Roussillon gegen Otavio habe ich das Duell mal genannt. Hier interessant zu sehen, Otavio ist mehr dieser Defensive Back, also hat schon auch Offensivaktionen, aber ist defensiv eine ganze Ecke stärker als Roussillon. Also deutlich mehr Tackles, deutlich mehr abgefangene Bälle, wieder Interceptions, auch hier 6 pro Spiel. Auch zweikampfstärker. Roussillon hingegen mehr kreierte Chancen, mehr Schlüsselpässe, also Torschussvorlagen in der Offensive. Und hier ist ganz klar zu erkennen, nachdem beide auf ihre Einsätze kommen, wird es zum einen natürlich verletzungsbedingt, aber zum anderen auch gegnertechnisch immer wieder so aufgestellt, wie man dem Gegner am besten wehtun kann auf der Seite. Dazu haben wir dann noch die angesprochenen Talente und die Spieler, die so ein bisschen hinten dran sind. Das würde ich jetzt an dieser Stelle mal ja hinten runterfallen lassen, so ein Stück weit. Aber natürlich die Frage, in der Abwehr, der VfL gut aufgestellt oder was fehlt? Der VfL gut aufgestellt, definitiv. Was hier interessant ist, man hat die wenigsten Open-Play-Tore kassiert, also die wenigsten Tore aus dem Spiel heraus der ganzen Liga mit nur 10. Man ist das beste Team, was Defensiv-Zweikämpfe angeht, eins der besten Teams, was Luft-Zweikämpfe angeht. Also man, da brennt nichts an. Da brennt nichts an, da brennt an. Die besten Tackles, ich könnte noch lange so weitermachen. Also im Prinzip alles, was wichtig ist in der Defensive, da ist der VfL auch wirklich vorne dabei. Kommen wir ins Mittelfeld. Maximilian Arnold, Josep Brekalo, Yannick Gerhard, Josua Gilavogi, João Victor, Admir Mimedi, Xaver Schlager und Renato Steffen. Alles Spieler, die mindestens auf 11 Einsätze in der Liga gekommen sind bisher. Und trotzdem hat sich natürlich mit Maximilian Arnold und Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld plus jetzt in den letzten Spielen Yannick Gerhard davor so ein bisschen auf, als verkappter Zehner das herauskristallisiert. Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar und richtig? Auch hier gilt wieder, Daten können dir nicht immer sagen, was richtig ist, sondern in dem Fall auch mit Schlager und mit Arnold hat sich da jetzt ein Doppel-6 festgespielt. Die würde ich als Trainer nicht mehr auseinanderreißen. Wenn du die beiden mit Gilavogi vergleichst, wird jeder auch subjektiv so sehen, ist Gilavogi natürlich deutlich zweikampfstärker. Was auch die Daten sagen, liegt da ungefähr 20% über den anderen beiden, also bei 70%. Die anderen beiden ungefähr bei 50-55% rum. Hier ganz interessant, normalerweise ist es oft so, du lässt im Mittelfeld zwei unterschiedliche Spielertypen auflaufen, gerade im defensiven Mittelfeld, vielleicht eine, der mehr das Spiel macht, also mehr so ein Deep-Lying Playmaker, vielleicht auch ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler und zum Beispiel ein Ball-Winning-Midfielder, also ein Abräumer, was man ja mit Gilavogi auch im Team hätte. Hier lässt man aber eigentlich mehr zwei Holding-Midfielder. Die haben so Anwandlungen auch von Box-to-Box mit Mittelfeldspielern. Also zwei Spieler, die sich extrem ähnlich sind, was man auch an den Daten sieht. Also Zweikämpfe, ob Dribblings, ob Torschüsse, ob Kopfballduelle, ob abgefangene Bälle. Arnold und Schlager sind fast gleich. Arnold ist in ein paar Statistiken vor Schlager, aber sind beide recht ähnlich. Zwillinge. Was mich eigentlich überrascht, weil normalerweise geht sowas oft nach hinten los. Aber in dem Fall halt nicht. Genau. Und davon profitiert natürlich auch der VfL Wolfsburg. Wie gesagt, Josua Gilavogi vielleicht dann tatsächlich der Zweikampfstärkere, aber halt der Spieler, der nicht, ja ich sag mal, momentan da das erste Wahl ist. Jetzt ist aber mit Yannick Gerhard auf der 10, im Gegensatz jetzt, ich sag mal, zu Admir Mimedi oder auch Maximilian Philipp, der offiziell so als Stürmer gelistet ist, aber eigentlich auch diese Position mit am liebsten bekleidet. Eher ein ungewöhnlicher Spielertyp auf dieser Position. Oder wie würdest du das einschätzen? Ja, hat mich auch überrascht, dass man Gerhard da nach vorne gezogen hat. Lässt sich mit den Daten aber auch belegen, weil Philipp nicht wirklich gut performt. Interessant ist, dass beide Spieler die einzigen beiden im Kader sind, die über eine Torchance pro Spiel kreieren. Was auch einer der Kritikpunkte am Kader ist, dass generell wenige Chancen kreiert werden. Hier ist man auch eins der schwächsten Teams der Liga. Bei Philipp zudem die Chancenverwertung nur bei 17%, also auch vor dem Tor nicht gerade effektiv. Was für Gerhard spricht, ist generell seine Robustheit. Also auch hier wieder zweikampftechnisch, auch abgefangene Bälle, Tackles, deutlich besser als Philipp, sodass man hier im Prinzip einen Spielmacher, einen Shadow Striker, also so jemanden, der so zwischen den Linien marschiert wie Philipp, sich da versucht, in gute Positionen zu bringen, dass man den eher draußen lässt und dafür, um eben eine bisschen defensivere Variante auf dem Feld zu haben, Gerhard bringt. Über die Außen, Renato Steffen, João Victor, Josep Brekalo, nachdem man ja auch noch Spiele abgegeben hat, wie Felix Klaus zum Beispiel. Das ist auch so traditionell Außenspieler beim VfL, so eine kleine Achillesferse, was so auch gerade die Torgefahr über Außen angeht. Was fehlt dem VfL, ich frage es jetzt mal andersrum und frage nicht nach den Spielern, die da sind, aber was fehlt dem VfL da, weil die Spieler, die da sind, das eigentlich nicht erfüllen? Genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, ist auch so die Position, auf der ich am ehesten nochmal nachbessern würde beim VfL. Generell ein super Kader, also gibt wirklich nicht viel zu beanstanden, sagt ja auch die Tabellenposition aus am Ende des Tages. Selbst nach Expected Points, wo diese Expected Goals und die Expected Goals Against mit verrechnet werden, wäre man nur zwei Plätze schlechter, was wirklich kein Beinbruch ist. Also man overperformt ein kleines bisschen, aber spielt trotzdem eine super Runde. Ja, gerade Torchancen kreieren ist wirklich nicht gut von den Flügelspielern. Also so ein Renato Steffen, 0,5 kreierte Torchancen pro 90 Minuten, ist kein guter Wert. Memedi liegt sogar noch drunter. Was wäre ein guter Wert? Ein guter Wert. Ich habe ja noch eine kleine Analyse vorbereitet, wo ich Spieler gesucht habe, die euch weiterhelfen würden. Da habe ich den Wert mal für einen Flügelspieler bei einer kreierten Torchance angesetzt. Auch ein Schlüsselpass und auch mindestens 3 Dribblings pro Spiel, weil das der nächste Punkt ist, der mir bei den Flügelspielern nicht so gut gefällt, dass da recht wenig gedribbelt wird. Auch hier wieder Steffen vielleicht als Beispiel mit unter 2 Dribblings pro 90 Minuten. Da wird wenig Risiko gegangen, ob es jetzt im Passspiel ist oder auch bei Flanken, wo man ziemlich schwach ist, das schwächste Team der Liga sogar, oder auch bei Dribblings. Da wird wenig Risiko gegangen und da müsste man sich, denke ich, verstärken, dass man da auch gerade von Weghorst Schultern noch ein bisschen den Druck wegnehmen könnte, wirklich immer die Tore machen zu müssen, indem man sich da Spieler ranholt, die auch selbst mal treffen. Gut, dann ist das ein schöner Teaser jetzt, wenn du gleich noch verpflichten würdest, aber lass uns das mal komplettieren, insbesondere dann auch im Sturm, mit Dani Ginzek, Wout Weghorst, Maximilian Philipp und Bartosz Biereck, der ja sozusagen als Talent auch verpflichtet worden ist. Ich würde Wout aus dieser ganzen Geschichte sowieso mal rauslassen, weil dass wir den brauchen und dass der überperformt und dass der wichtigste Spieler ist mit dem Kader, hat ja heute gegen Schalke 04 auch getroffen. Das ist natürlich keine Frage, aber mir geht es eher auch so um das, was dahinter kommt. Insbesondere auch, was jetzt Bartosz Biereck als Talent angeht. Hättest du den auch verpflichtet als VfL Wolfsburg, was die Daten hergeben? Ich war überrascht, dass sie ihn verpflichtet haben, weil er ja doch noch ziemlich jung ist und auch ziemlich wenig Profi-Erfahrung hatte. Hat ja, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber 15 oder 20 Profispiele nur gemacht in Polen. Hat mich überrascht, aber gerade die Chancenbewertung von ihm mit Polen war überragend. Also da hat er super Werte aufgerufen, auch hier als Targetman sozusagen funktioniert. Ist natürlich ein ähnlicher Spielertyp wie Weghorst, nicht nur aufgrund der Größe, aber kann auch die Bälle festmachen, bisschen nach außen ablegen, was ja gerade Weghorst auch so besonders macht. Hier bei Weghorst, um das mal kurz zu nennen, der kreiert pro Spiel fast eine Torchance. Also das ist für einen Mittelstürmer wirklich viel, weil er eben mit dem Rücken auch zum Tor gut agieren kann. Und da hat man sich mit Biolek einen ähnlichen Spieler geholt, der aber mit Sicherheit natürlich noch Zeit brauchen wird. Aber Stand jetzt, nachdem auch Weghorst ja ziemlich wenig verletzt ist, würde ich auf der Position nicht unbedingt nachrüsten. Trotz der Verletzungsanfälligkeit von Daniel Ginzek auch. Deswegen, ich würde ihn, es wäre ein bisschen unfair, weil Daniel häufig verletzt war, nur auf 6 Einsätze auch kommt, jetzt auch bei Bartosz ein bisschen hinten dran ist. Also eher wird der junge Pole eingewechselt als der Routinier. Und da ist dann natürlich die Frage, sind wir da dann gut aufgestellt? Weil wenn Wout ausfällt, dann haben wir natürlich ein Problem. Du hast natürlich noch Maxi Philipp in der Hinterhand, der das auch spielen kann. Seine schwache Chancenbewertung habe ich schon durchdingen lassen. Aber ich kann das auch spielen, wenn du mich einstellst. So ist es jetzt nicht, aber ob es das erfolgreich ist, nochmal anders. Weiß nicht, wie groß du bist, aber 1,86. Ja, barfuß. Kannst auch schon als Targetman durchgehen. Okay. Ist halt immer so eine schwierige Sache. Ich meine, das kennt jedes Team, was einen Stürmer hat, der viel trifft. der ungern auf der Bank sitzt, ob es jetzt Bayern München ist oder ob es Dortmund mit Haaland ist. Da ist es schwierig, einen gleichwertigen Ersatz zu bekommen. Deshalb finde ich richtig, hier mit Philipp und Bjorlek als Alternativen zu spielen und Ginczek, wenn er dann mal fit ist, kommt er auch auf den einen oder anderen Einsatz. Deshalb, ja, fände ich die Millionen in den Neuzugang hier ein bisschen verschwendet, gerade weil er dann auch ein deutlich höheres Niveau als die jetzigen Ersatzspieler haben müsste. Und das sehe ich nicht, dass sich jemand in Wolfsburg mit dem Niveau hinter Weghorst auf die Bank setzt. Gut, dann machen wir mal einen Strich drunter, bevor du jetzt kommst, wen wir noch verpflichten sollten. Einmal mit einer Gesamtanalyse, rückblickend auf die Ziele, die ich genannt habe und die Art und Weise, wie Oliver Glasner Fußball spielen möchte. Ist der VfL Wolfsburg mit dem Kader gut gerüstet für die Rückrunde bzw. den Rest der Saison in diesem Jahr? Sehe ich schon so. Also wir haben es vorhin kurz durchdekliniert, wir haben die Rechtsverteidiger noch ein bisschen außen vor gelassen, aber auch hier, um das nochmal kurz erwähnen zu haben, auch Baku und Mbabu wirklich mit Top-Werten. Also sind auch hier wirklich gute Außenverteidiger im Liga-Vergleich. Baku zwar mehr mit den Anwandlungen eines Box-to-Box-Spielers fürs Mittelfeld eher, aber man sieht ja, durch seine Variabilität hilft er dem VfL auch enorm weiter. Deshalb generell von vorne bis hinten, mal mit den offensiven Flügeln vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, ein super Kader, der auch auf den wichtigen Positionen erstmal eine Doppelbesetzung hat, sei es jetzt Kieler im defensiven Mittelfeld, wo du auch Baku theoretisch aufstellen könntest natürlich, sei es mit Pongracic in der Innenverteidigung oder die Außenverteidigerposition. Man ist gut gerüstet, ob es am Ende für die Champions League reicht, schwer zu sagen, kommt natürlich auch auf das Performen der Konkurrenten an, aber für die Europa League soll es definitiv reichen. Gut, so, jetzt dein großer Auftritt, Quirin, wen sollen wir holen oder sollten wir holen? Da wäre quasi, wenn man den Kader jetzt sieht, Abgänge jetzt mal ausgenommen, weil das wissen wir ja alles nicht, was da noch passieren kann. Aber was oder welche Spieler würdest du dem VfL empfehlen, für die dem oder die dem Team auch gut tun würden? Genau, da habe ich mir vor allem mal zwei Namen rausgesucht. Den einen habe ich vorhin schon kurz angeteasert, Omar Favre von Start Brest. Über einen Torschuss kreiert, über einen Schlüsselpass pro Spiel, viele Dribblings und eben auch eine deutliche Overperformance bei diesen Expected Assists. Der andere Spieler, der auch noch eine ganze Ecke häufiger aufs Tor schießt, ist Gyurano Kerk aus Utrecht. Also ihr seht schon, ich habe die Zielmärkte bisschen Benelux, bisschen Frankreich mal genommen, weil man dort eben oft Spieler bekommen kann, die nicht so wertgeschätzt werden, wie jetzt beispielsweise ein Spieler aus England und zudem auch das Gehalt nicht ganz so hoch ist. Genau, Gyurano Kerk 9 Dribbelversuche pro Spiel und auch eher mit einer deutlichen Overperformance, was die Expected Assists angeht. Auch über 2 Torschussvorlagen in der Partie. Also das sind 2 Spieler, die deutlich weiterhelfen könnten, die auch ordentlich Tempo mitbringen. Die wahrscheinlich auch nicht so teuer wären. Genau, so. Also bei beiden Spielern, lass mich nicht lügen, ich würde tippen 10 Millionen, bisschen über 10 Millionen, was natürlich auch nicht wenig Geld ist. Aber wenn man langfristig sich auch oben in der Spitze wieder weiter etablieren will, dann muss man auch Invest tätigen und beide Spieler auch noch recht jung. Kerk, der ältere von beiden mit 25, da habe ich auch so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, da keine zu alten Spieler vorzuschlagen, aber da sollte man definitiv mal ein Auge drauf werfen. Ja, kann ich dann ja mal, oder vielleicht hören ja auch Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer mal zu hier, dass sie sich das dann zu Gemüte führen, diese Spieler. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant, was das angeht. Und auch falls ihr, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, da euch mal ein bisschen tiefer reindenken wollt in diese Materie, wie gesagt, Create Football ist da eine ganz interessante Adresse, wie ihr hoffentlich jetzt hier auch gehört habt. Und der Quirin hat das ja auch sehr interessant vorgestellt. Ich gebe jetzt noch eine ketzerische Geschichte mit rein. Das, was du gesagt hast, ich sag mal, 2 Drittel davon sehe ich, wenn ich auf den Platz gucke. So, was ist jetzt, wo würdest du jetzt sagen, das ist das Ding, was euch dann nochmal davon abhebt in dem Sinne? Ganz klar die Objektivität. Also das ist häufig so, kann man auch bei sich selbst beachten und auch bei sich selbst sehen. Ich merke es bei mir auch oft. Wenn du einen Spieler siehst und der spielt einen Fehlpass, du denkst dir, oh Gott, was für ein schlechter Spieler. Wenn du aber am Ende in die Daten reinschaust, war es vielleicht der einzige Fehlpass, den er in der Partie gespielt hat. Also das Bauchgefühl spielt eine große Rolle beim Fußball. Genau, das Bauchgefühl spielt bei Fans, Bauchgefühl, Emotionalität, du sagst es richtig, spielt bei Fans, auch bei Verantwortlichen, eine extrem große Rolle. Und das ist ein Punkt, einer von vielen Punkten, aber der stärkste, würde ich sagen, der dafür spricht, Daten im Fußball zu akzeptieren, weil es wird sich dorthin entwickeln, es wird sich auch noch weiterentwickeln, da kann man das Ganze noch weiterspinnen mit Persönlichkeitsanalysen etc., was auch schon gemacht wird bei ein paar Vereinen. Und man sieht, wenn du viel mit Daten arbeitest, Stichwort Brentford, Stichwort auch Feyenoord Rotterdam, die jetzt mit Daten arbeiten, mit Sjælland aus Dänemark, diese Vereine sind alle erfolgreich. Bei den Vereinen klappt es, die erzielen gute Transfergewinne. Durch diese Arbeit, indem man eben Spieler holen kann, die ein bisschen unter dem Radar schwimmen, die auch mal aus einer anderen Liga kommen. Und das sollte ja das Ziel eines Vereins sein, dass man nicht nur auf dem Platz erfolgreich ist, sondern eben auch wirtschaftlich handeln kann. Und sowas ist langfristig nur mit einer Zuhilfenahme von Daten auch so möglich. Ja, dann doch Moneyball, möchte ich mal sagen. Wie es genau, tatsächlich so Moneyball. Ist. Schönes Schlusswort. Das war das Gespräch über das Thema Scouting und Kaderplanung hier im Wölferadio mit Quirin Stehr vom Startup. Ein Podcast habt ihr auch, aber Startup. Wir auch. Create Football. Und ich danke dir für das Gespräch. Genau. Wer da noch mehr Insights haben will, gerne bei uns mal bei Instagram vorbeischauen. createfootball_com. Da gibt es jeden Tag neue Analysen, neue spannende Themen. Auch wenn man Fragen hat zu dem, was wir heute besprochen haben, entweder gerne an Lenny richten oder an uns privat dann bei Instagram. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung. Genau, und ich gehe davon aus, dass wir uns noch nicht zum letzten Mal gesprochen haben hier, weil wir werden das natürlich überprüfen, das, was du uns hier heute erzählt hast. Und dann natürlich auch, ja, ich sag mal, den kommenden oder die kommenden Kader dann mal unter die Lupe nehmen. Ach so, eine Frage habe ich noch, die mir jetzt gerade einfällt. Wir haben ja zwar jetzt im Winter keinen gekauft, aber wir haben im Sommer ja schon einen gekauft. Asta Franks, ganz kurze Einschätzung von dir. Gute Verpflichtung. Ich finde ihn sehr spannend. Hier wieder interessant, dass er auch wieder ähnlich ist wie Schlager und auch wie Arnold. Ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Sehr starkes Tackling, aber offensiver ausgerichtet, würde ich jetzt mal behaupten, wie Arnold beispielsweise. Mit einem sehr guten Dribbling, generell eine aggressive Spielweise, auch ein guter Abschluss vorne. Sehr spannender Spieler. Zwar erst 18 Jahre alt, muss man auch wieder abwarten, wie diese Transition von der belgischen Jupiler League dann auch nach Deutschland funktioniert, aber auf jeden Fall viel Potenzial vorhanden, finde ich einen super spannenden Transfer, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, ja, dann haben wir das jetzt auch geklärt mit dem zukünftigen Neuzugang bei uns im Mittelfeld und ja, ich danke dir nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön für eure Zeit. Kombinationsspiel. Und auch diesmal natürlich das Kombinationsspiel im Wölferradio mit einem Vertreter des kommenden Gegners in dieser englischen Woche, zum Abschluss dieser englischen Woche in Anführungsstrichen. Und das wird der FC Augsburg sein am kommenden Samstag, ja, beim Auswärtsspiel in Augsburg. Und da begrüße ich den Stefan vom Podcast Auf die Zirbelnuss. Grüß dich, Stefan. Servus. Ja, bei euch eine Saison, die bei mir so ein bisschen unterm Radar verläuft, sagen wir es mal so. Also das, man hört wenig Gutes, man hört wenig Schlechtes. Wie würdest du es jetzt beurteilen momentan, was bei euch läuft? Ja, wir sind gut eigentlich in die Saison reingekommen und dann ein bisschen eingeknickt natürlich auch vom Spielplan her, weil wir halt recht starke Gegner immer am Anfang von Hin- und Rückrunde haben. Und haben uns dann so hin und her geschwungen zwischen unnötigen Niederlagen und dann ein paar Siegen. Und eigentlich so das, was sich einige gewünscht haben am Anfang der Saison für den FCA, da hat sich dann wahrscheinlich die Affenhand eingekrallt. Ach du, okay. Dass halt tatsächlich so eine Saison jetzt im Mittelfeld eigentlich ist, wo halt jetzt wenig nach unten, wenig nach oben geht. Jetzt ist natürlich jetzt wieder durch die Anfangsprogramm und Endprogramm mit Bayern, Dortmund und so ein bisschen nach unten gerutscht, aber wir haben noch gewissen Abstand zu Relegation und Abstiegsplätze sowieso. Ja, das wollte ich sagen, also 5 Punkte. Ein bisschen Unmut da, aber ich denke, man muss jetzt einfach schauen, wie man halt seine Punkte jetzt erstmal holt und dann, wenn wir jetzt die Phase jetzt wieder überstanden haben, jetzt kommt er dann auch mit Wolfsburg anspruchsvoller Gegner, dann kommt noch Leipzig und Leverkusen, das ist natürlich auch schon wieder so Hammergegner. Lösbar. Schauen. Und danach kommt Mainz und das ist dann so der Lichtblick am Ende. Okay. Ja, also, weil du gerade sagst, so ein bisschen Unmut. Ich meine, letztendlich Augsburg, korrigier mich, aber hattet ihr was anderes als den Klassenerhalt im Sinn jetzt was in dieser Saison? Oder weil, ich sag mal, 5 Punkte vor der Relegation und ich sag mal Mainz, Schalke und irgendein Dritter wird sich da irgendwie noch finden lassen, sagen wir es mal so, müsste doch eigentlich sehr zur Beruhigung bei euch beitragen. Ja, eigentlich schon. Ich denke halt, das ist gleichzeitig halt auch so ein bisschen diese Corona-Situation. Aber es ist natürlich schon so, dass die Spielweise, mit der wir jetzt in den Klassenerhalt erkämpfen, natürlich jetzt nicht mehr jedem zusagt. Und man erhofft sich natürlich von dem Kader, was man mittlerweile hat, eigentlich auch schon so ein bisschen offensiveren Fußball. Und das ist aber halt gegen Gegner jetzt wie jetzt Dortmund oder so jetzt nicht immer drin. Und ist halt immer schwierig zu verstehen, dass man sich dann hinten reinstellt und versucht, da das Unentschieden zu erzwingen. Ja, ihr habt ja gegen Dortmund 3-1 verloren am Wochenende in Dortmund. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Also würde ich jetzt mal unter die oder in die Rubrik Normalität einordnen. Aber ja, ihr habt da ja zumindest bis zur Pause eigentlich ganz gut ausgesehen. Unentschieden gehabt und dann ja aber am Ende doch verloren. Verdient für dich? Also klang so ein bisschen durch gerade, weil ein bisschen Mut hat offensichtlich gefehlt. Also ich bin ja eher von Ausreißer von den meisten, wo ich so höre, der eigentlich noch so ganz zufrieden ist mit dem, wie wir spielen. Es ist halt so, dass du gegen Dortmund einfach schauen musst, wie du die Punkte holst. Wir sind 1-0 in Führung gegangen und sind dann halt ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, ein paar Fehler gemacht. Glück gehabt mit dem Elfmeter, dass der nicht reingegangen ist, aber halt dann ein bisschen schlecht ausgeschaut bei der Abseitsfalle und so. Nein. Und natürlich dann noch ein Eigentor. Es war halt dann so, was jetzt diese Saison auch immer wieder war. So Fehler von einzelnen Spielern, wo ich nicht denke, dass das ganze System falsch ist, sondern halt einzelne Spieler immer unkonzentriert sind. Und das. Woran liegt das? Woran machst du das fest? Ich weiß es nicht wirklich. Es ist einfach Pech teilweise oder halt doch der Trainer, keine Ahnung. Oder, okay. Doch, oder Corona, dass halt man nicht mit Fans spielt, ist glaube ich schon so eine Wirkung. Wir haben jetzt erst einen Heimsieg seit, glaube ich, diesem Jahr oder so. Oder auf jeden Fall in der Saison erst einen Heimsieg. Und daheim sind wir normalerweise eigentlich eine Wand gewesen, wenn die Fans im Stadion sind und das fehlt halt so richtig. Okay, ja gut, der Heimvorteil ist ein bisschen verschwindet natürlich bei Corona nahezu komplett. Die Frage ist, ist denn mehr drin? Also wäre denn mehr drin? Also es klingt so von wegen, dass ihr vor der Saison euch überlegt habt, ja, diese Saison könnten wir mal ein bisschen besser performen und das scheint ja jetzt so nicht der Fall zu sein. Also woran liegt es denn dann? Warum machst du das fest? Ja, wie gesagt, also es sind vor allem halt diese Kleinigkeiten, die fehlen. Ist jetzt das, was man jetzt natürlich jetzt gerade diese Woche nochmal gemacht hat, ist natürlich nochmal einen kreativeren Spieler dazu geholt, weil man offensichtlich auf jeden Fall Probleme hat, wenn der Gegner presst, dass man von hinten rauskommt, sauber. Und da halt sehr viele Bälle verliert, sehr viel Kraftaufwand wieder aufwenden muss, um dann den Ball wieder zu bekommen. Müssen wir jetzt hoffen, dass jetzt mit dem Benes, den man sich jetzt davon Gladbach ausgeliehen hat, da einen guten Zehner dazu geholt hat, der die Bälle dann verteilen kann, dass man da aus der Situation wieder ein bisschen besser rauskommt. Aber ansonsten ist halt, denke ich, für unsere Verhältnisse eigentlich ein ziemlich guter Kader. Man hat jetzt natürlich mit einem spitzen Torwart abgegradet. Wollte gerade sagen, der ist doch sehr gut. Ohne den wären wir, glaube ich, schon so Abschießkandidat. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade. Natürlich noch mit Caligiuri richtig reingegriffen. Der ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Kreativer. Ist jetzt der alte Wolfsburger. Ist ja Augsburg wieder mal Wolfsburger Filiale, hätte ich jetzt genau, fast gesagt. Genau. Ist natürlich auch so ein bisschen ein Kreativer, der jetzt aber mit dem 3-4-3, das wir jetzt aktuell spielen, natürlich ein bisschen weiter hinten eingesetzt wird und jetzt weniger Tore vorlegen kann. Das muss man mal schauen. Jetzt ist unser Rechtsverteidiger langsam wieder fit. Ob wir jetzt wieder auf Viererkette umstellen, ist vielleicht dann zusammen mit Benes vielleicht dann eher in so einem 4-5-1 eher besser aufgestellt, aber das muss man dann sehen. Wo ist euer Problembereich? Also so frage ich mal so quasi gleich dazwischen. Also es sieht so, wenn ich jetzt mir so in die Zahlen reingucke, seid ihr, habt ihr deutlich Offensivprobleme. Also deutlich weniger Torschüsse als im Schnitt und deutlich weniger Tore sowieso. Aber auch so indirekte Indikatoren. Also es ist auch relativ wenig Ecken pro Spiel spielt ihr euch raus. Also würdest du das auch an der Offensive festmachen bei euch? Am gesamten Konzept, denke ich. Also es ist die Einzelspieler, also wie zum Beispiel Niederlechner, der jetzt erst einen Doppelpack hingelegt hat, der Saison und sonst davor keine Tore, dem fehlen einfach komplett die Bälle, die nach vorne kommen. Und das kommt natürlich daraus, dass man jetzt sehr defensiv teilweise spielt und halt, wie gesagt, Probleme hat aus dem Pressing dann flüssig nach vorne rauszuspielen. Und das fehlt einfach. Da ist natürlich der Max-Abgang haut dann auch ziemlich hart rein, weil jetzt Jago sehr gut besser eigentlich als Max hinten verteidigen kann, aber dann nach vorne natürlich nicht so gezielt die Flanken halt schlagen kann oder halt die Option hat, dann da durchzubrechen. Und das merkt man einfach, dass nach vorne einfach allgemein weniger geht, weil man im Spielaufbau jetzt gegen die meisten Gegner sich da ziemlich schwer tut. In den Spielen, wo der FCA dann die Bälle hintenrum recht gut spielen kann, passiert dann meistens auch wenigstens ein Tor oder er hat viele, viele Ecken und alles Mögliche. Und ist aber schwierig, weil halt so Gegner wie jetzt Freiburg, Hertha oder Stuttgart uns da halt auch schon ziemliche Probleme bereiten. Hast du gesagt, so ein bisschen liegt es schon irgendwie am Gesamtkonzept. Da kommen wir ja zwangsläufig doch wieder auf den Trainer mit Heiko Herrlich. Hat er jetzt nicht besseres Material zur Verfügung oder findest du, der ist nicht richtig angekommen? Ich meine, er ist jetzt noch nicht so lange da in Augsburg zu Werke oder braucht er einfach noch Zeit? Wie schätzt du das ein? Ja, wenn man so auf seine vorherigen Stops zurücksieht, ist es natürlich schon so eine Sache, dass er halt dann, keine Ahnung, Ich erwarte jetzt nicht, dass er jetzt so viel länger jetzt noch beim FCA ist. Ah, okay, doch schon. Okay, krass. Aber ich denke, so jetzt in der aktuellen Situation wird man jetzt schon das noch halbwegs gut über die Runde bringen können. Vor allem, wenn man jetzt, wie gesagt, dann muss man jetzt halt schauen, jetzt zu Spiele jetzt wie gegen Wolfsburg halt dann, ob es dann doch funktioniert, dass man halt da mal im Unentschieden sich erkämpft. Ansonsten denke ich, irgendwann zieht man dann vielleicht doch die Reißleine, wenn man mehr offensiver spielen will. Oder die Ergebnisse stimmen halt mal. Ist halt so wie es halt immer ist. Ja, ist ja okay, das klar. Das kann ja sein, dass er da darüber noch die Kurve kriegt. Jetzt kommen wir dann mal auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Ist ganz interessant. Also normalerweise, und das haben wir ja dann in der Vergangenheit immer wieder gesehen, so aus unserer Sicht jedenfalls, aus Wolfsburger Sicht, waren so Spiele wie gegen Mainz, gegen Freiburg und gegen Augsburg, das waren eigentlich immer so Schweinespiele. Das war immer eng, das war immer nicklig, das war immer total umkämpft. Und diese beiden Spiele hat der VfL in dieser Saison das erste Mal seit langer Zeit ja souverän gewonnen, also möchte ich mal sagen. Also Mainz zu 0, gegen Freiburg jetzt zu 0, jetzt kommt mit Augsburg der nächste. Was erwartest du denn für ein Spiel davon? Also das klingt ja so, als würdet ihr euch hinten reinstellen und vorne hilft vielleicht mal irgendwann mal einer. Also das ist meine Erwartung, mein Wunsch wäre natürlich, dass man sich jetzt, dadurch, dass man jetzt den neuen Zehner da jetzt schon hat, sich da ein bisschen mehr Mut verspricht und da ein bisschen offensiver an die Sache rangeht und dann offenen Schlagabtausch versucht zu finden. Aber ich denke, so wie jetzt aktuell immer gespielt wurde, geht es vielleicht dann schon wieder ein bisschen defensiver voran und dann kann man natürlich dann wieder mit einem kleinen Fehler sich wird alles zunichte machen. Von wem erwartest du denn mehr insgesamt? Also wer ist denn bei euch in der Truppe? Also wenn ich jetzt mal drauf gucke, so ein junger Spieler, auch ehemaliger Wolfsburger Felix Ulukay, 19 Spiele, der hat quasi alle gemacht, ne? Also der ist zusammen mit Daniel Caligiuri, die sind die auf die meisten Einsätze kommen. Jetzt kann man ja bei Caligiuri sagen, okay, alter Hase, der muss da irgendwie auch vorangehen, bei Ulukay eher weniger mit seinen 23 Lenzen, aber wer ist denn da sonst noch, wo du sagst, also das, da müsste eigentlich mehr kommen jetzt? Ja, es ist jetzt eben genau die zwei Sechser-Positionen ist eigentlich so ziemlich das Problem und deswegen denke ich, dass der Benes eigentlich auch jetzt von Start spielen wird, weil Khedira und Strobel die Rolle jetzt nicht richtig ausfüllen konnten. Von Grueso bin ich eigentlich recht gut überzeugt, vor allem weil er halt sehr, sehr gute Zweikampfwerte hat und trotzdem auch immer wieder ein bisschen hinbekommt, dass er die Bälle verteilt. Und den Pendant braucht man halt in der Doppel-Sechs-Formation, die wir jetzt eigentlich, egal ob mit Vierer- oder Dreierkette spielen, halt. Und das andere ist natürlich, man hat jetzt mit Oxford einen sehr jungen da in dieser Dreierkette noch drin, der noch nicht die Sicherheit hat von Oxford und der jetzt halt schauen muss, dass er halt immer weiter die Schritte macht. Er ist auf jeden Fall, hat jetzt diese Saison auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schritt gemacht, dass man sagen kann, der kann Startelf spielen, aber war jetzt halt gegen Dortmund halt auch wieder, dass er halt die Abseitsfalle auflöst, weil er zu weit hinten steht. Das muss halt besser werden. Ja, klingt nicht so ganz optimistisch. Sag's mir trotzdem einen Tipp zum Abschluss. Ah ja, Unentschieden ist immer drin und dann tippe ich 1-1. Ja gut, das hier, ich glaube auch nicht, dass es 8-1 ausgeht für den VfL, aber um dann nochmal die Spitze zu setzen. Aber ich sag mal, ein Auswärtssieg ist auf alle Fälle drin für den VfL in der gegenwärtigen Form. Aber wir werden sehen am Samstag und wie es ja ausgehen könnte und was so die Schlüssel auch sind auf dem Platz. Das habe ich besprochen mit dem Stefan vom Podcast, Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne, gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Woran erkennt man, dass der BTSV ein alter Traditionsverein ist? Die komplette Haupttribüne ist in der Impfgruppe 1. Faninfos. In einem offiziellen Fanclub des VfL sein lohnt sich, denn dann kommt auch mal Jörg Schmadtke vorbei. Heute Abend ist wieder mal eine Fanversammlung und unser Geschäftsführer Sport wird da virtuell Rede und Antwort stehen. Ich werde auch versuchen, mir das anzuhören, dabei zu sein. Ja, viel Grund zum Klagen wird es wohl nicht geben aufgrund der sportlichen Situation. Mal gucken, wie Jörg Schmadtke da auch selbst so drauf ist und wie dann auch ja, die Fans die ganze Situation beurteilen. Und wie es so gelaufen ist, das werde ich natürlich dann auch hier im Wölferadio so ein Stück weit versuchen wiederzugeben. Dann gab es eine schöne Aktion rund um unsere Wölfinnen. Hatte ausnahmsweise mal gar kein Spieler oder eine Spielerin was damit zu tun, sondern der Busfahrer der Frauenmannschaft, der hat da einem ja, Essener Fan offensichtlich beim 2:2 Testspiel ein Wölfi geschenkt. Und das fand er sehr gut, hat sich auch dafür bedankt, gibt es auch Fotos von. So macht man natürlich auch schön Werbung für den Verein in der Fremde. Am Samstag, wie gesagt, das Spiel gegen den FC Augsburg. Da werden dann ja bei Wölferadio Arena Live wieder der Malte und der Jan an Bord sein. Mal gucken, ob sie die englische Woche nicht versauen. Nachdem wir der Roy und ich sehr schön vorgelegt haben und der Pokal ja auch noch ja, im Wettbewerb in der Verlose ist oder wir im Pokalwettbewerb immer noch dabei sind. Ja, also strengt euch an, Jungs, und ihr könnt natürlich dabei sein bei der Übertragung wölferadio.de oder auch über die VfL Wolfsburg App. Ja, gerne einschalten. Der VfL Podcast. Lange Sendung heute im Wölferadio, aber waren natürlich auch sehr interessante Themen, insbesondere die Geschichte rund um die Transfers des VfL. Auch mal schön, das von der Seite dann auch mal zu beleuchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gilt, schreiben, schreiben, schreiben und dann auch gerne hier zu Gast sein wollen. Haben sich auch immer mal wieder einige gemeldet. Das werden wir dann in den nächsten Wochen angehen, dass dann hier auch wieder Fans des VfL Wolfsburg zu Gast sind. Ja, freue ich mich drauf und dann hoffen wir mal, dass sich die Saison so fortsetzt und die englische Woche auch nochmal gekrönt wird, vielleicht mit dem dritten Sieg. Da würden wir uns drüber freuen. Ich glaube, wir alle. Ja, und dann hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht.